hab die Welt gesehen, Monsieur, ich hab die Welt gesehen. All die Kunst wunderschön, ich hab die Welt gesehen. Lassen Sie das Frühstück sein, Eier, Käse und Fleisch. Ich mag die Welt nicht, wie sie jetzt, und mag nicht, wie sie war. Morgens, abends, früh bis spät, die Welt ist immer da. Es ist doch bis jetzt, wie geboren, dann wird nicht mehr gelacht. Es ist doch bis jetzt mega voll, wird nicht mehr gelacht. Ha, ha.